fumando marihuana. Das 1 Live Talk Radio 0800 5678 111 im WDR Fernsehen und bei 1 Live 0800 5678 111. So, meine Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heißt heute Nacht Erlebnisse an der Haustür. Welche schönen Erlebnisse hattet ihr schon an eurer Haustür? Welche schrecklichen oder auch gefährlichen Erlebnisse hattet ihr schon an eurer Haustür? Oder ist vielleicht auch schon mal was Lustiges oder etwas sehr ungewöhnlich Bizarres bei euch an eurer Eingangstür, Haustür passiert? Erzählt mir davon, wenn ihr Lust habt, ruft mich an, Telefonnummer 0800 5678 111, eine freie Telefonnummer, eine kostenfreie Telefonnummer. Und die Faxnummer 0800 5678 110. Ich freue mich sehr über meine erste Anruferin. Sie ist 83 Jahre alt und heißt Wilhelmine. So ist es. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, ich bin es. Du bist es. Und ja, du hast dich zu dem Thema auch gemeldet. Ja, Wilhelmine. Ja. Was ist passiert bei dir? Ich hatte vor 8 Jahren am Heiligabend um 11 Uhr morgens schellt es bei mir. Das ganze Haus war leer. Ja? Wie viele Leute wohnen bei dir im Haus? Bei uns sind 6 Personen und ich bin seit 60 Jahren die Älteste und es wohnt keiner mehr, nur noch junge Leute. Mhm. Und die waren alle weg. Mhm. Und ich dachte, es wäre die Post, aber es war die Post nicht. Es kam ein Mann rauf. Ja. Der hatte in der Hand einen Brief. Mhm. Pudelmütze auf dem Kopf und einen dunklen Anzug und eine Brille. Mhm. Und er sagte, Frau Ruf, ich komme von Pastor. Ich wollte Ihren Mann besuchen. Mhm. Da sage ich, hören Sie mal, mein Mann ist seit über 3 Jahren tot. Mhm. Und da habe ich einen Fehler gemacht. Ja. Und Ich wollte die Korridortür zumachen. In dem Moment kriegte ich einen gescheuert und ich flog an der Schlafzimmertür und ich war weg. Er hat dich ins Gesicht geschlagen? Direkt aufs Kinn. Direkt aufs Kinn? Mhm. Ja. Ja. Und du bist umgefallen und warst... Ich bin umgefallen und lag da. Auch bewusstlos oder warst du noch bewusst? Ja, ich habe nichts mehr gewusst. Mhm. Und als ich wach wurde, Da war ich so benommen, da bin ich in die Küche gegangen, die Küchenschränke alle auf, komme ins Wohnzimmer, die ganzen Schränke auf. Da habe ich sofort die Polizei erstmal angerufen. Mhm. Mhm. Und die kamen auch. Nach 10 Minuten waren 2 Beamte schon hier. Hatte der dich denn verletzt? Hattest du Schmerzen? Ja, ich hatte ein blaues Auge. Mhm. Die wollten mich ins Krankenhaus bringen, die Polizisten. Mhm. Ich wollte es aber nicht. Du warst da ja immerhin auch schon eine ältere Dame von 75 Jahren. Ja, ja. Und ich hatte die Lippe kaputt. Ich habe ausgesehen, Blut überströmt. Mhm. Aber ich habe es nicht gewusst. Mhm. Die Polizeibeamten sagten mir, um Gottes Willen, Sie müssen ins Krankenhaus. Mhm. Ich sage, nein, sage ich, kommen Sie erst mal rein. Und da haben sich alles angeguckt, die ganzen Schränke hier im Wohnzimmer, fehlten 300 Mark. Mhm. Sparbuch hatte ich Gott sei Dank woanders. Mhm. Aber ich hatte eine Schatulle mit Schmuck, sehr schön, echten Schmuck. Und wahrscheinlich auch alte Erinnerungsstücke von früher. Und dann hatte ich, mein Mann war nebenbei Liebhaber von, war Kunstschmied. Ja. Ich habe wunderschöne Bilder an den Wänden hängen. Ein V, ein Auerhahn. Das Schönste war ein Kunstschmied vor seinem Block mit dem Hammer in der Hand, will gerade schmieden. Und das war auch gestohlen? War auch weg. War auch weg. Mhm. Ja. Die Polizei hat alles aufgenommen, wollte mich ins Krankenhaus bringen. Ich sage nein. Sage ich, ich verarzte mich selbst. Und ich habe mich dann erkundigt, ist nie was rausgekommen. Wollte ich gerade fragen, du hast dann Anzeige wahrscheinlich gegen Unbekannt gestellt. Ja. Und du hättest den damals ja vermutlich wiedererkannt, ne? Aber an der Kleidung nur. Aber er hatte doch nur eine Wollmütze auf. An der Größe. Aber das Gesicht hast du doch auch gesehen, ne? Oder? Ja, mit Brille aber. Ach so. Die Pudelmütze war so tief gezogen. Mhm. Ich konnte noch nicht mal sagen, ob der schwarz oder der helle Haare hatte. Meinst du denn, dass das irgendjemand war, der dich kannte? Nein. Nee. Die Polizei sagte mir, in unserer Ecke war ich die 9. Alleinstehende ältere Frau, die sie überfallen haben. Ein schlimmes Erlebnis, aber man kann ja sagen, dass du noch Glück im Unglück hattest. Ne? Unheimlich Glück. Du bist nicht schwer verletzt gewesen? Nein. 300 Mark ist auch nicht so schlimm? Ja, ich habe aber mein rechtes Augenlicht, das ist nichts mehr. Deshalb, nach dem Vorfall? Ja, ich habe direkt die Faust, muss ich wohl auf die Nase oder ins Auge, ich weiß es nicht. Mhm. Das ging so rasend schnell. Wie, du hast vorher richtig auf beiden Augen sehen können? Ja, ohne Brille. Und danach auf dem einen Auge gar nicht mehr? Nein. Ja, das ist natürlich dann schon eine sehr schlimme Folge von dem Ganzen. Ja, aber ich kann auf dem linken Auge noch ganz gut sehen. Leicht aus. Und das am Heiligen Abend auch noch, wo man nun in ganz anderer Stimmung ist. Und mein Sohn, der kam von seiner Wochenendehe am zweiten Tag nach Hause und kam dann gleich rauf, um Gottes Willen, um Gottes Willen, ja. Ich kann man nicht alleine lassen. Also, ich habe ja nun daraus gelernt. Ich wollte gerade sagen, man kann daraus lernen. Ja, wir haben eine Briefträgerin schon Jahre. Mhm. Die schellt genau 3-mal, weil ich die Post fürs ganze Haus nehme. Mhm. Ist ja keiner da tagsüber. Mhm. Und die weiß Bescheid. Also mit der hast du so ein Signal ausgemacht, dass sie es dann ist. Ich schelte genau 3-mal in Abständen. Ich würde an deiner Stelle gar nicht sonst die Tür aufmachen. Nein, mache ich auch nicht. Wenn jemand Bekanntes kommt, kann der vorher anrufen und sagen... Mein Sohn, wenn der was will, der ruft durchs Haustelefon an und dann mache ich die Tür auf. Sag mal, Wilhelmine, da war das Weihnachtsfest für dich doch erstmal... Das war gegessen, ne? Ich war sowieso allein. Mhm. Ach, du warst sowieso allein? Ja. Und dann hattest du Schmerzen, standst unter Schock und hast den Heiligabend allein verbracht. Vor allen Dingen die Lippe, das hat 14 Tage gedauert, bis das zuging. Was hast du denn an dem Heiligen Abend dann abends gemacht? Fernsehen geguckt. Ja. Und da geht aber doch sicher einiges so in einem... Alles. Vor allem, wenn man auch so schöne Erinnerungsstücke an den Ehemann verloren hat. Ja, ich habe nun Gott sei Dank noch 3 schöne Stücke hängen. Aber die waren wohl ihm... Er hatte nur einen Vogel mitgenommen und den Kunstschmied. Was für ein gemeines Schwein, ne? Eine alte Frau zusammenzuschlagen und ihr die Erinnerungsstücke zu klauen und für ein paar Lumpi gemacht. Ich habe auch mehrmals bei der Polizei angerufen. Ich war auch im Auktionshaus. Ich dachte, die Bilder würden sich vielleicht... Denn mir wurde damals schon für ein Bild geboten, 3.000 Mark für den Kunstschmied. So viel? Ja. So viel. Ja. Ja. Also ich hoffe, dass das nie wieder vorkommt. Aber du hast jetzt gute Sicherungsmaßnahmen getroffen. Ja, eins möchte ich Ihnen noch sagen. Ja, du musst mich duzen. Ich habe dich ja nur auch gerade geduzt. Ach so, ja. Ne, also so geht's ja nur nicht. Fällt mir schwer. Ich duze sie. Ja, bin ich zu alt. Ja, aber wenn ich dich duzen darf, dann musst du mich duzen. Hast du recht. Ne? Ja, ich wollte nur sagen, dein Buch, das hat bei mir einen Bestseller. Ist das wahr? Wanderpokal. Wollen wir so sagen, Wanderpokal. Hat es dir gefallen? Ah, erstens mal das. Ich habe es kaum durch, kam der erste, kann ich so leis mir. Und die hat es wieder verdient. Jetzt sind 6 durch. Jetzt warte ich, dass ich es wieder kriege. Soll ich dir mal was verraten? Ja. In den nächsten Tagen gibt es ein neues Buch von Domi. Hast du gehört? Das muss jetzt irgendwie die nächsten Tage in den Buchläden sein. Ja, mache ich. Da kann man mich halbnackt sehen in dem Foto, in dem Buch. Ja? Vorne drauf. Hm? Oh. Ja. Das kauft mein Sohn mir. Zu Weihnachten vielleicht. Ja, sicher. Ja. Ich hoffe, dass du dieses Jahr Weihnachten nicht alleine bist am Heiligen Abend. Doch, ich bin immer alleine. Ehrlich? Schon die ganzen 10 Jahre, seitdem mein tot ist. Und wo ist der Sohn? Mein Sohn, der hat eine Wochenendehe, leider. Mhm. Die haben gebaut von unserem Geld und sie wohnt da in Marburg. Mhm. Und er kann hier noch nicht weg, er ist erst 52. Mhm. Und da fährt er jeden Donnerstag, jetzt diese Woche Donnerstag, nächste Woche Freitag und kommt sonntags wieder. Mhm. Und Ferien, Weihnachten ist er ja immer weg. Ach so. Die waren ja weg, als mein Mann starb. Mhm. Mein Mann war so schwer krank, lag hier und meine Schwiegertochter musste. Mein Mann wollte, dass sie studierten und wollte ihnen das Geld geben. Nein, ich will weg. Also eine traurige Sache eigentlich. Und da waren sie drei Tage weg, war mein Mann tot. Mhm. Und die waren in Tunesien. Mhm. 3 Wochen. Mhm. Und nach einer Woche riefen sie an, wie es ginge. Ich sagte, dem Opa geht's gut. Mhm. Und dann riefen sie nochmal an, 3 Tage bevor sie nach Deutschland kamen. Mhm. Ich sag, jetzt möchte ich euch eins sagen. Ihr habt jetzt euren Urlaub genossen. Mhm. Sagt unserem Enkel, der Opa ist tot. Mhm. Schon 3 Wochen. Mhm. Und dann habe ich aufgelegt. Das war auch richtig. Seit jetzt habe ich mit meiner Schwiegertochter kein Wort mehr gesagt. War auch sehr richtig so, was du gemacht hast. War traurig. Mein Mann sehr traurig klingt das, ja. Er wollte nicht, dass ich allein stehe. Mhm. Und ich stand allein. Mhm. Mit allen. Ich habe 2 Schwestern, die sind alle an der 90 und durchgedreht. Mit denen kann ich gar nichts anfangen. Ja. Aber ich will dir mal was sagen, wenn du von deinen Schwestern so erzählst. Du bist eine alte Dame, eine ältere Dame von 83 Jahren. Ja. Und du bist so sympathisch und so fit und kannst so toll erzählen, dass ich sehr stolz bin, dass du bei mir jetzt in der Sendung warst und dass wir uns haben unterhalten können, wir beide. Finde ich sehr schön. Jürgen, ich würde ja gerne mal, habe ich dir schon mal gesagt, beim Quiz mitmachen. Beim Quiz? Ich wäre schon mit 10-fache Millionärin. Ich könnte weinen, wenn ich die da sitzen sehe und wissen nicht weiter. Also eine ganz. Und ich schrei ihnen entgegen, Mensch, Mädchen, mach das, ist das und das und das und das. Hören Sie mal, mein Sohn, der ist 52. Ja. Wenn der für mich einkaufen geht, lege ich ihm Geld hin. Ja. Und da guckt er mich an, sagt kein Wort. Und da hat er dann zu seinem Sohn, meinem Enkel erzählt, der Oma, kannst du nichts vormachen. Pass auf. Du rechne ganz genau ab. Wilhelmine, ja. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Ich danke dir. Und ich wünsche dir viel Spaß beim Lesen des neuen Domian-Buch. Ja. Vielleicht, ich hoffe, dass es dir genauso gut gefällt wie das andere. Ja, hoffe und, ich. Und die Türen nicht mehr aufmachen. Ne? Nein. Keine fremden Männer reinlassen. Alles Gute, auf Wiederhören. Danke, gleichfalls. Dankeschön, tschüss. Das war die 83-jährige Wilhelmine zu unserem Thema Erlebnisse an der Haustür. Was habt ihr an eurer Haustür schon alles erlebt? Auch schlimme Sachen, so wie wir es gerade gehört haben. Oder vielleicht auch irgendwas Witziges oder irgendwas Abgedrehtes. Erzählt's mir, wenn ihr wollt. Telefonnummer 0800 5678 111. Faxnummer 0800 5678 110. Nächster Anrufer ist einen kleinen Tick jünger. Kleinen Tick jünger. Er heißt Markus. Ne? Und er ist 28. Hallo. Ja, hallo, Domian. Hallo Markus, was ist dir an der Haustür passiert schon? Ja, also Ja, so ein Mittelding und so. Ich weiß nicht, vielleicht ist das auch schon anderen Leuten passiert. Also bei mir in der Gegend bestimmt schon. Ich habe ein gutes Erlebnis mit der Briefträgerin hier gehabt. Holala. Im Bezirk. Und ja, was heißt ein gutes Erlebnis? Also das hat mich nachher doch schon überfordert, was da lief. Ja, was heißt denn jetzt gutes Erlebnis? Ja, gutes Erlebnis war schon, ja, die Frau hat mir, obwohl ich 28 bin, zu der Zeit war ich 27, hat mir gute Sachen gezeigt, also von denen ich vorher keine Ahnung hatte. Und Briefe? Briefe? Ja, Briefe, ja. Damit hat es angefangen mit Briefen. Es fängt alles mit Briefen an, nein. Wie alt ist denn die Briefträgerin? 35, die gute Frau. 35? Ja. Und das war vor einem Jahr, als da irgendwas passiert ist? Das war vor einem Jahr, wo das passiert ist. Was ist denn nun genau passiert? Erzähl es uns im Detail. Im Detail? Mhm. Also das war so. Vielleicht nicht ganz im Detail, aber so. Dass, ja, jeder damit Mensch wir kriegt seine Post, ne? Ja. Wie ich auch. Ja. Und du sicherlich auch. Ja. Ja, auf jeden Fall. Ja. Die Frau hat auch, wenn Einschreiben kam, kommt sie an die Tür und so wunderbar. Und sie hat mir gefallen, von der, sie hat eine gute Ausstrahlung gehabt. Also, nachdem du sie das erste Mal irgendwann mal wahrgenommen hast, hast du schon gedacht, oh, das ist eine scharfe Briefträgerin. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja, doch. Ja. So, und was ist dann? Dann ist es irgendwann mal zu einer näheren. Ja, eskaliert ist das an einem Tag. Da habe ich ein Einschreiben gekriegt von der Behörde. Einen ganz bösen Brief. Kann ich mich genau daran erinnern. Ja. Und ja. Ja, an den Tag, ja, ich habe sie dann, also, es war ein heißer Tag, es war ein Sommertag, ich habe gefragt, weil ich voll verschwitzt war, ja, möchtest du was trinken und so, ja, Glas Zelda getrunken und die Frau knöpft sich ihre Bluse auf und ich weiß, das hört sich an wie im Film. wie in einem billigen Film. Wie in billigen Film. Also du hast sie reingebeten, du hast gesagt, möchten Sie oder willst du was trinken, es ist so heiß. Ich bitte grundsätzlich jeden rein, der bei mir an der Tür steht und irgendwas will. Also, sehr netter Mann. Dann kam die Schöne in dein Zimmer, in deine Küche oder wo auch immer, hat sich hingesetzt. Küche war das, ja. Und hat ihre Bluse aufgeknöpft? Hat, ja, selbstverständlich. Wie weit aufgeknöpft? Ziemlich weit. Wie weit? Ja, so weit, dass sie mich gefragt hat, wie findest du denn das da? Wie, sie hat die Busen rausgeholt oder was? Ja, richtig. Volle Kanne, beide? Volle Kanne, beide, Mann. Da musst du doch völlig baff gewesen sein. Ja, aber frag mal nach. Also wenn meine Briefträgerin bei mir in der Tür käme und die Busen rausholen würde, wäre ich, glaube ich, erstmal sehr perplex. War der Oberhammer, Mann. Ich dachte, ich spinne. Ich dachte, da ich spinne, weil ich habe schon viel erlebt. Also ich habe echt schon. Ist wie in so einem billigen Porno. Wie ging's weiter? Ja, wie ging's weiter? Na ja. Guten Sex gehabt und. Achso, du bist dann drauf eingegangen. Du hast, also ich bin auf jeden Fall drauf eingegangen. Du hast dann die Brüste. Ich habe keine Beziehung gehabt und alles. Ja, du hast die Brüste gelobt, hast gesagt, ja, okay. Super. Wunderbar. War richtig super. Dann hattest du Sex mit der Briefträgerin, während sie im Dienst war. Richtig. Lieber genau. Vorstand der Deutschen Post. Das dürfen die gar nicht hören jetzt, ne? Ja, ach was. No, so wird das nichts mit dem Börsengang, wenn die Briefträgerin Sex haben werden. Ja, nee, aber trotzdem, nein. Ja, heutzutage ist das ja so, jeder kann ja mal bei der Post anfangen als Briefträger. Die suchen ja auch immer nach. Ja, ja. Also, da kann jeder. Wie lange dauerte denn das Nümmerchen? Das Nümmerchen, also das, ja, halbe Stunde, dreiviertel Stunde, doch. Das kann ich mich nicht genau daran erinnern. Auch. Auf jeden Fall war das ja nicht so, das blieb ja nicht nur bei der einen Nummer. Aber bei dem ersten Mal schon? Ja, also beim ersten? Danach, es folgten ja weitere Tage. Es folgten weitere. Aber wir reden jetzt von dem ersten Mal jetzt. Also dann hat sie ihre Uniform wieder angezogen, hat ihr Täschchen genommen mit den Briefen und ist abgezogen. Dann ist, ja, so ungefähr kannst du das sehen, noch nicht so ganz so, wir sehen uns ja wieder. So und als sie draußen war, hast du gedacht, was ist da gerade für ein Film abgelaufen? Ich glaube, da konnte ich gar nicht mehr denken. So, wie viel Mal seid ihr euch dann intim näher gekommen? Das lief über ein Jahr. Und nein, jeden Tag? Nein, nicht jeden Tag, zweimal die Woche bestimmt, aber. Immer im Dienst? Ja, immer im Dienst. Ich war zu der Zeit auch noch arbeitslos und so. Wie praktisch. Ja. Du konntest ausschlafen, hast dich schön geduscht und eingecremt und dann kam gebadet. Die Briefträgerin. Gefährlich. Gebadet sogar. Habt ihr euch denn privat auch mal getroffen? Nee, privat haben wir uns doch. Wir waren, zweimal waren wir in der Bar, aber da lief nichts ab mit Sex und so, auch abends nicht zu Hause privat, nö. Also das lief immer nur an den Tagen ab. Vielleicht bist du ja so ein Mann, der auf Uniformen bei Frauen steht. Nein. Nein. Nein, ich habe ja damit gar nicht angefangen. Ich habe mich ja nicht ausgezogen. Aber ja. Und wieso hat es dann irgendwann wieder aufgehört? Das hat aufgehört, weil ich bin in eine Beziehung reingekommen. Mhm. Also ich habe ein nettes Mädchen kennengelernt, mit der ich auch heute noch zusammen bin. Und ja, ich bin mit ihr glücklich. Und ja. Und wollte die Briefträgerin denn noch weiter? Und hast du gesagt, nein? Ich wollte die, wenn die jetzt mich noch sieht, die könnte immer noch und so. Und ich glaube, dass sie das nicht nur bei mir macht. Ich schätze mal auch, dass einige Nachbarn oder so in meinem Bezirk oder. Wir wollen jetzt bloß um Himmels Gottes Willen nicht alle Briefträgerinnen diskreditieren, ne? Nicht alle sind so. Vielleicht einige, aber nicht alle. Ja, nee, nicht alle, aber sie ist wenn man das so sagen kann, ein kleines geiles Luder. Ja, kommt sie denn jetzt immer noch zu dir ins Haus? Die trägt immer noch die Post. Und wenn du jetzt mal ein Einschreiben bekommst, dann prickelt es da nicht irgendwie in der Luft? Nee, dann bin ich ja auf Arbeit. Achso, deine Freundin macht das auf, oder wie? Nee, die wohnt ja die alleine. Achso, ja. Warst du denn der einzige Liebhaber in eurem Haus, in dem Haus, in dem du wohnst? Das weiß ich eben nicht. Das weißt du auch nicht? Das weiß ich eben nicht. Ich könnte mir schon vorher, gut, bei mir im Haus wohnen ziemlich viel ältere Leute noch mit. Naja, du, das heißt ja nichts. Ja, ich weiß nicht, also... Aber du hättest ja mal so... Ich vor, dass sie so steht und so. Nee, du hättest ja mal so ganz diskret in der Nachbarschaft rumfragen sollen. Vielleicht könnt ihr dann einen Club von Männern euch bilden, zusammentun. Ja, das könnte schon sein. Aber ja, so wie, also wenn du sie kennenlernen würdest, also auf jeden Fall, du wärst so baff. Diese Frau, die ist einmalig. Ja. Ich habe noch nie eine Frau gesehen, die so offen ist. Und also, Erlebnis an der Haustür, knallharter Sex war das knallharter jetzt. Knallharter Sex von Markus und seiner Briefträgerin. Total hardcore. Hardcore. Und dir hat's gut gefallen? Mir du denkst gerne daran. Ich war nachher auch ziemlich überfordert, weil da auch Spielchen mit dazu kamen, die ich dann gar nicht mehr mochte. So. Ja, das musst du jetzt noch erzählen. Welche Spielchen kamen dazu? Also bewarfst du dich mit Päckchen oder mit Postkarten? Nein. Ich erzähle mal die Liebeskugelgeschichte da, die sie da schon drin hatte und so. Das war für mich schon, boah. Ach, sie trug Päckchen und Pakete oder Briefe aus mit Liebeskugel? Ja. Sodass sie schon während des Gehens in Stimmung kam. Eben, so sehe ich das auch mal. Na und gut, dann gab es auch so Dinge, dann wollte sie es von hinten haben, ne, so schön. Und ja, hat einen Schwanz dabei und steckt sich noch ein Hey! Bisschen. Ja, also, es wird ja ganz schlimm, es wird ja ganz versaut. Die Frau ist, ich war nachher echt überfordert. Wir ahnen schon, dass da wirklich eine heiße Nummer abging. Nicht nur eine, mehrere. Wie du es erzählt hast. Und ich bin echt ein standhafter Mann. Gehe ich von aus, so hörst du dich an, ja. Aber das war auch, ging irgendwann mal auch der Grenze entgegen. Also. Schön, dass du uns das erzählt hast, wir hatten viel Freude dabei. Ja, super, alles klar. Danke, Markus, tschüss. Okay, tschüss. Unser Thema, Erlebnis an der Haustür. 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Ingrid ist dran. Ingrid ist 40 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, Ingrid. Ein schönes Erlebnis oder ein eher schlimmes oder gefährliches Erlebnis? Schlimmes Erlebnis. Erzähl. Ja, also meine Tochter hat bei uns vor der Haustür damals einen Mann gefunden, der tot war. Wie lange liegt das zurück jetzt? Bitte? Wie lange liegt das zurück? Das war Winter 96, 97. Mhm. Und wie alt war deine Tochter? 16. Mhm. Und fand vor eurer Haustür einen toten Mann? Richtig. Morgens? Ja, sonntags morgens. Die wollte mit ihrer Freundin zum Bäcker Brötchen holen gehen, wollte mich dann überraschen mit einem Frühstück und hat mich dann also geweckt und hat gesagt, guck mal am Fenster, da liegt jemand, der stöhnt da auch und geh mal gucken. Und wir waren das eigentlich schon gewohnt, dass da öfters Männer liegen, sitzen, weil nebenan bei uns war ein Autoverkäufer, der aber außerhalb wohnte. Mhm. Und da haben dann oft, ja, ich sag mal, Stadtpenner oder wie man das nennen soll, die haben dann da in den Autos übernachtet. Mhm. Mhm. Und da war also öfters dann schon mal was, dass wir dann auch mal nachts rausgehen mussten und. Also ihr habt ein eigenes Haus neben diesem Autoverkäufer? Nee, wir haben da zur Miete gewohnt. Zur Miete, aber im Erdgeschoss? Direkt nebenan, das war nur 3-4 Meter auseinander. Mhm. So, jetzt hat deine Tochter gesagt, da liegt ein Mann vor der Haustür, der stöhnt. Mhm. Und was habt ihr dann gemacht? Ja, der hat also nicht mehr gestöhnt. Mhm. Ich bin dann zur Nachbarin gegangen, die hat dann einen Krankenwagen angerufen. Die sind dann auch gekommen. Also du bist dann auch rausgegangen, hast ihn dir angeschaut? Und Nee, ich bin also nur so einen Meter stand ich von ihm entfernt. Mhm. Der war aber schon ganz blau, gefroren. Und wie kam deine Tochter auf die Idee, dass der stöhnen würde? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Vielleicht denkt man das dann auch in dem ersten Moment und ist auch schockiert oder so. Ja, sowieso. Zumal hinterher auch noch rauskam, dass die den kannte. Also es war alles ein bisschen komisch. Und dann kam irgendwann ein Rettungswagen und die Polizei? Richtig. Der Rettungswagen hat dann die Polizei dann auch bestellt oder wie auch immer, weil wir haben die nicht angerufen. Seid ihr denn dann auch rausgegangen und habt euch neben die... Ja, wir haben dann an der Hauswand sind wir dann stehen geblieben, wegen den Spuren und was da so war. Wie nah lag der denn vor eurer Haustür? Ganz nah oder einen Meter entfernt? Nee, so... Ich sag mal 3 Meter, 3-4 Meter, mehr war es nicht. Ich brauchte also nur aus der Haustür 4 Stufen hochgehen und dann lag der da. Da war jetzt nur eine Hecke und ich konnte also nur die Beine und den Oberkörper sehen, weil ja die Hecke da war. Ich musste dann also schon näher rangehen. Dann war Polizei und Rettungswagen da. Wie ging es dann weiter? Ja, dann wurde erstmal Spurensicherung gemacht, weil der lag nicht einfach so, als wenn er sich da selber hingelegt hatte, denn die Arme waren nach hinten gezogen, gerade. Als wenn man den an den Armen dahin gelegt hätte. Und ja, die Presse kam dann, stand auch anderen Tag dann in der Zeitung und das ging eigentlich so den halben Tag. Und nachmittags, spät nachmittags klingelte dann die Kripo bei uns, hat dann Fragen gestellt, ob wir den kannten, wie wir wissen, was der hier macht und wie der da hingekommen ist und ach, alles. Also ihr wart den ganzen Tag damit beschäftigt? Ja, ganzen Tag. Auch ich war die ganze Nacht noch damit beschäftigt. Weil meine Tochter, die konnte das überhaupt nicht verarbeiten. Wie lange lag denn eigentlich die Leiche dann vor eurem Haus? Wie viele Stunden? Oh, lange. Das war zwischen 10 und 11, wo die gekommen sind und 1-2 Uhr. So lange? Ja, so lange. Das ist relativ lange gegangen. Weil die sind immer wieder rum und haben fotografiert und irgendwas gemessen. Und also sie haben ein Verbrechen vermutet? Richtig. War es denn ein Verbrechen? Hat man irgendwas rausgekriegt? Nein. Der Mann war Alkoholiker und hatte also von den inneren Organe wie Leber und Lunge, Niere, das war also alles schon mehr oder weniger hinüber. Der hat also wirklich im betrunkenen Zustand, hat der sich da wohl hingelegt, weil er ins Auto wollte. Die haben ja da öfters übernachtet in den Autos. Und ist vermutlich erfroren, ne? Wenn du sagst Winter. Richtig, und ist dann da erfroren. Also die Kälte hat ihm eigentlich noch den Rest gegeben. Du sagtest vorhin, dass deine Tochter diesen Mann sogar kannte. Woher? Ja, die kannte den von der Schule her. Der hat wohl, so wie ich das hinterher gehört habe, Sozialhilfe gekriegt und musste dann so Sozialstunden leisten und hat da dem Hausmeister geholfen. Ach so. Die kannte ihn also nicht persönlich, nur vom Sehen. Ja. Wie alt war der ungefähr? Oh, der war noch nicht so alt. Ich glaube 28. So jung noch. Ja, der war relativ jung noch. Stelle ich mir sehr, sehr fast schon gruselig vor, wenn man einmal sowas erlebt hat. Man geht doch bestimmt die nächsten Wochen nicht unbefangen aus dem Haus raus, ne? Wenn man sich vorstellt, da ist ein Mensch gestorben vor meiner Haustür. Ja, weiß ich nicht, ich musste dann anderen Tag auch wieder zur Arbeit und ich war so den Tag noch ziemlich daneben. Aber ja, ich musste eigentlich da schneller drüber wegkommen oder damit klarkommen wegen meiner Tochter. Ich habe sie abends dann noch, die haben ja dann vom Sanitätswagen dieses weiße Laken, wo die den mit abgedeckt haben, das haben die liegen lassen. Das lag also den ganzen Tag, die ganze Nacht da und nächsten Tag, wo dann der Autoverkäufer kam, der hat es dann mit reingenommen. Der hat dann auch erfahren, was da überhaupt los war. Du hast es nicht ins Haus genommen, das Laken? Nein. Meine Tochter sagte zwar immer, Mensch, jedes Mal, wenn ich aus dem Badezimmerfenster gucke, ich sehe immer dieses olle Bettlaken da. Und dann, ich habe hinterher meine Scherze darüber gemacht und sie hat dann auch gelacht, weil ich habe immer gesagt, soll ich das jetzt mal reinholen? Und nein, bloß nicht. Und, aber also, es war schon ganz schön makaber, zumal der Anblick war also bestimmt nicht, war wirklich komisch. Also in der Tat ein Erlebnis an der Haustür, was in die gruselige und ja, beklemmende Ecke eingeordnet gehört. Ne? Richtig. Ich danke für deinen Anruf. Ich hoffe, dass euch das nie wieder passiert, sowas. Das glaube ich nicht. Nee, sowas passiert dann. Wahrscheinlichkeit ist äußerst gering, dass sowas nochmal passiert dann. Ja. Grüß die Tochter von mir herzlich. Alles klar. Tschüss, Ingrid. Tschüss. Tschüss. Frank, 35 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo, Frank. Hallo? Ja. Ich grüße dich. Ja, ich dich auch. Ja, ich hatte auch so eine etwas lustige Story auf Lager. Erzähl. Das war nicht annähernd so makaber wie die von meiner Vorrednerin, aber ich erzähle sie jetzt einfach mal. Eines Tages klingelt's. Ich muss dazu sagen, ich war selbstständig und hatte Firma und Wohnung in einem Haus. Ja. Direkt am Marktplatz und habe dieses dann auch noch schön wahrgenommen. Es klingelt, laufe runter, UPS steht vor der Tür. Ja, da ging, hatte ich so ein bisschen im Rücken. Da meinte der UPS mal zu mir, hör mal, hast du was im Kreuz? Als Paketdienst, ne? Ich sag, ja, richtig. Ich sag, ja, so ein bisschen ist gar nicht so gut. Sag, ich kannst du mein Paket auch reintragen? Und da habe ich nicht ganz ausgesprochen. Ich muss dazu sagen, es war Marktplatz und da war riesen Marktversammlung. 1000 Leute, die mich kannten. Und auf einmal hüpft dieser Bursche da aus dem Stand auf die Knie. und hält mich fest und legt mir die Hand auf den Rücken und fängt ganz laut an zu beten. Oh Herr, hilf diesem guten Mann und das volle Programm, ne? Wie, das, Moment, hab ich verstanden. Der Ups-Fahrer hat das gemacht? Ja, ne? Auf jeden Fall hüpft er da wirklich so richtig aus dem Stand, so richtig voll auf die Knie. Vor deinem Haus? Vor meinem Haus, ja. Und da war so viel los, weil er Markt war. Ja, nicht ganz wenig, ne? Wie, was hat er gerufen? Helft diesem Mann? Ja, oh lieber Herr, also der fing richtig an, einen abzubeten. So richtig mit Ehre und Ethik, so. Also ich denke mal, das war schon ein richtiger guter Christ. Naja. Und in Fachkreisen nannten sie den bei UPS dann auch schon Jesus, ne? Und er fing dann so wirklich an, die Story dann so richtig krass loszulegen, ne? Und er hatte dich ja fest im Griff, ne? Ja, also ich konnte überhaupt nichts machen, ne? Zumal ich hatte sie am Kreuz, konnte mich eh kaum bewegen. Jetzt hielt er mich dann so richtig kräftig fest, so am Bauch und Rücken, so richtig am Draufdrücken und war dann am Losbeten. Ne? Und er rief dieses Gebet laut so in die Luft hinein, ja, ja, in die Menge. Ja, schön nach oben und guckt auch hoch, oh lieber Herr. Und man ist jetzt 10 Jahre her, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, aber war schon echt köstlich. Ne? Ja, hast du dich denn nicht versucht zu wehren? Ach, eigentlich nicht. Also das, ich kenne ihn auch schon seit etlichen Jahren, ist so mein lieber Kerl gewesen. Und ich dachte, naja gut, wenn er also wirklich so gläubig ist, lass ihn halt mal. Ja, aber das ist ja schon eine sehr große Toleranz, wenn dich da jemand auf den Boden schmeißt, dich quasi im Griff hat und für dich laut betet. Und ja, also du da ich war wirklich überfahren, also ich bin normalerweise relativ schlagfertig, ne? Und da wusste ich nur wirklich nicht, was ich mir da weniger dazu sagen. Wie lange dauert denn diese wirklich sehr obskure Szene? Ja, also ich wurde also tagelang noch darauf angesprochen, so nach dem Motto immer, was wollte denn der von dir? Ja, wie lange hat es gedauert? Ach ja, das ist nicht lange. Der hat da so ein, ich sag mal, die Zeit ist da relativ schnell für mich vorbeigegangen oder eigentlich gar nicht. Weil ja, ein paar Minuten jetzt. Unterm Strich peinlich. Ein paar Minuten oder wie? Nee, also ich denke mal, so eine halbe Minute hat er da wirklich einen abgeleiert. Und es kam dir niemand zur Hilfe? Nee, eigentlich nicht, braucht ja keiner. Also, war ja nicht gewalttätig oder so. Ja. Sondern das war halt nur, weil der Kerl war seinem guten Kopf größer als ich und hing der da auf die Knie. Seiner braunen Montur. Und du hast dein Päckchen aber auch noch bekommen. Ja, ja, das hat er mir dann noch reingetragen, das ist ein zweiten Stock. Also, das hat er sich nicht nehmen lassen. Das hat er danach dann noch eingetragen? Ja, ja. Hat er denn dir hinterher, war der wirklich ein bisschen gestört oder hat er dir hinterher erklärt, was das sollte? Nein, der ist also wirklich so vom Glauben her überzeugt gewesen, dass er meinte, dass das so ist. Ja, da muss aber mal an den richtigen geraten. Dann ja, gut, da wird trägt er wahrscheinlich kein Paket mehr rein. Ich habe ihn mehr oder weniger, ich wusste, dass er so stark gläubig ist von Händlerkollegen. Aber jetzt mal ganz im Ernst, Frank, das ist natürlich, das geht ja nicht, dass der nicht aus der Firma da rausgeflogen ist. Wenn er das öfter mal macht, dann ist doch ein Aufstand wahrscheinlich da bei den Kunden. Ja gut, sag mal, ich habe mich nicht beschwert. Ich fand es unterm Strich eigentlich lustig. Wie gesagt, ich gehöre keiner Glaubensgruppe an. Dementsprechend war mir es auch egal. Ich denke mal, wenn ich einen entgegengesetzten Glauben gehabt hätte von dem, was er hätte, wäre es mir wahrscheinlich eher ein bisschen nahe gegangen, aber... Hast du den dann noch öfters gesehen danach? Ja, häufiger. Er hat dich dann immer in Ruhe gelassen? Nein, der hat ganz normal und er fragt noch, was macht dein Rücken? Geht es dir jetzt besser? Und ich sage, ja, klar, super, ne? So nach dem Motto, bevor der wieder auf die Knie hüpft. Also, jetzt muss ich nochmal eine Lanze brechen für die alle Ups-Fahrer. Die sind natürlich nicht alle so, ne? Genauso wie die Briefträgerinnen nicht von vorhin. Ja, ja, ich meine, so wird es mir leider nicht passiert, ne? Das muss man schon zugeben. Aber die Story war so doch wirklich durchaus lustig. Ja, du hast es sehr lustig aufgefasst. Was mich ein bisschen wundert, aber umso besser, dann gab es wirklich keine Probleme. Nein, ich wusste aber auch von ihm, von wirklich gesagt von Händlerkollegen, dass er wirklich so stark gläubiger ist und die hatten schon nette Storys auf Lager. Ja. Also ich bin nicht ganz jungfräulich zu dem hingegangen, wusste also schon, dass der dann leicht kontaminiert ist da aus der Glaubensrichtung. Also es ist gut gegangen und du bist nicht gewalttätig geworden und hast ihm keine gescheuert oder sowas? Nee, ich auch gar nicht gekonnt in der Situation und so. Da war ich wirklich relativ krumm an. Ja. Danke für deinen Anruf. Okay, Domian. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. 1.31 Uhr und 33 Sekunden und jetzt machen wir unsere kleine Pause. We'll be right back. 1.32 Uhr und ich liebe immer diese Schnapszahlen. Und 32 Sekunden, hier ist Radio 1 live, das WDR-Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht mit einem festen Thema. Unser Thema heißt Erlebnisse an der Haustür. Was habt ihr alles schon so, naja, Gefährliches oder auch Skurriles oder Lustiges an eurer Tür, an eurer Haustür erlebt? Meine Telefonnummer, unter der ihr mich erreicht und es mir dann erzählen könnt, hier live im Radio und im Fernsehen, 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Pierre ist dran, Pierre. 17 Jahre, guten Morgen. Morgen, Domian. Ja. Ja, erzähl. Also, ich habe eine eher skurrile Geschichte zu erzählen. Mhm. Und zwar ist schon 3 Monate her. Mhm. Also war ziemlich spät abends, so gegen 22:30. Mhm. Hat es auf einmal geklingelt. So. Mhm. Ich wohne halt noch bei meinem Vater so und der war aber oben, ich wohne unten. So, und dann habe ich die Tür aufgemacht und auf einmal steht da eine Frau, blutig, ne? Und geschlagen sah die auch aus. Also wie als ob die geschlagen wurde, zerfetzte Haare so. Mhm. Also wie von der Straße halt so eine, ja. So, und da habe ich gefragt, was wäre. Und da meinte sie, sie müsste unbedingt rein. Ich so, wie rein? Ja, sie würde verfolgt von jemandem und geschlagen, sie müsste unbedingt rein. Mhm. So, dann habe ich gesagt, ja, ich lasse hier nicht einfach einen rein. Ne? Mhm. Dann habe ich gesagt, warte eine Minute, dann komme ich nochmal wieder. Mhm. Dann habe ich Tür zugemacht, bin ich zu meinem Vater hochgegangen. Der ist Polizist. Mhm. So, und der kennt sich da besser aus. Da habe ich den gefragt, da unten steht eine Frau und dann ist der runtergegangen. Mhm. So, und da hat der Tür aufgemacht. Hat mit der Frau gesprochen und die fing dann an zu heulen und alles, also schien schon echt zu sein, ja. Mhm. Also ich hab persönlich erst gedacht, es wäre so eine Betrügerin oder so, die nur reinkommen will. Ja, ja, die Idee liegt ja nahe, ne? Wie bitte? Die Idee liegt ja nahe. Ja, klar, mhm. Weil ich meine, ich kenne die Geschichten halt, mein Vater erzählt mir genug, was es für Leute gibt und die sah auch so aus. Gut, also sein Vater hat dann mit... Wenn ihr vor der Tür stehen seht, genau. Also bin ich besonders groß. Ja. Und dann denkt ihr, aha, der ist alleine und oder... Man weiß es ja nicht, was manche Leute für Maschen abziehen. Gut, also sein Vater hat dann sich mit ihr beschäftigt und er war der Auffassung, es stimmt. Wie ging es dann weiter? Ja, der hat sie dann reingeholt. Mhm. So, und dann hat sie sich erstmal mit uns an den Tisch gesetzt. Und dann haben wir uns erstmal mit der unterhalten, wo sie denn herkommt und was los ist. Mhm. Ja, dann meinte sie, sie würde von, also sie wäre eine Prostituierte. Ja? Mhm. Und sie würde von ihrem Zuhälter, wäre sie geschlagen und missbraucht. Und verfolgt worden jetzt, die müssen irgendwie da mit dem Auto hinterher gewesen sein oder was. Mhm. Oder wollten die, ich weiß nicht, was sie mit der machen wollten. Mhm. So, weil sie irgendwie mit Geld irgendwas und ja. Mein Vater natürlich als Polizist hat dann erstmal nachgefragt, wie jetzt was, also das war keine Ausländerin oder so, es war schon eine Deutsche. Mhm. Da muss wohl irgendwo in der Nähe so ein Bordell sein oder sowas, wo halt, wo die gearbeitet hat und die wollte da jetzt irgendwie raus, hat sie gesagt. Wie lange war die denn bei euch? Die war die ganze Nacht, also die war nachts, die hat bei uns übernachtet. Mhm. So und am nächsten Morgen, also mein Vater hat erst gefragt wegen Polizei und so, wollte es aber nicht. Mhm. So ins Krankenhaus wollte es auch nicht. Da hat mein Vater die mit dem Erste-Hilfe-Kasten so das Nötigste gemacht. Mhm. Also die hatte am Bein Schürfwunden, alles, die muss wohl auch hingeflogen sein und was weiß ich alles. Also war ziemlich fertig. Ist aber auch eine ganze, ist auch allerhand, ne, dass ihr sie denn in eurem Haus habt belassen, die Nacht über. Ihr hättet auch sagen können, geh in ein Frauenhaus oder irgendwo anders hin. Ja, also die war so fertig, die meinte, wenn sie jetzt rausgeht, dass sie auf jeden Fall geschnappt würde. Mhm. Und so, dann hat sie übernachtet bei euch und wie ging es dann am anderen Tag weiter? Ja, am anderen Tag morgens, also wir haben dann zusammen gefrühstückt, dann war sie auch schon wieder was ruhiger. Und naja, mein Vater hat sie dann geraten, doch, weil sie doch schwere Schürfwunden hat und so, doch ins Krankenhaus oder zumindest zum Arzt zu gehen und sich behandeln zu lassen. Und sie meinte dann, dass sie das machen würde. Ob sie das jetzt im Endeffekt gemacht hat, weiß ich nicht. Sie ist dann gegangen und ihr habt nichts mehr von ihr gehört? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, ich habe sie später nochmal im Zug gesehen. Also ich muss jeden Morgen nach 9 Uhr Aweiler fahren, also ich wohne in Hürth, ja. Mhm. Und aber ihr wisst nicht, was aus der Geschichte geworden ist. Ob sie. Nee, sie ist ja auch nie zur Polizei gegangen. Mhm. Also da wurde ja wohl keine Anzeige gemacht oder sonst gar nichts. Ne? Und sie hat sich auch nie mehr bei euch gemeldet, hat sich mal bedankt oder irgendwas weiter erzählt, gar nichts. Nee, bis heute nicht. Bis heute nicht. Mhm. Eigentlich schade, weil mein Vater ist mal so, also ist ein freundlicher Mensch so, der hilft auch gern anderen. Mhm. Und also bedankt hat sie sich schon, aber halt... also nicht im Nachhinein und hat nicht nochmal erzählt, was nun, wie sich alles entwickelt hat. Vor 3 Monaten ist das passiert? Wie bitte? Vor 3 Monaten ist das passiert? Ja, vor 3 Monaten ungefähr. Mhm. Mhm. So, also. Ist schon verrückt auch, ne? Wenn man die Tür aufmacht zu spät abends und dann steht ein blutiger Mensch vor allem, würde ich auch erstmal alles möglich überlegen. Ist das jetzt ein Trick oder ist jetzt wirklich die Gefahr im Vollzug? Ist irgendwas Schlimmes passiert? Ja, also normalerweise bin ich da immer vorsichtig. Also einmal, das war richtig, da war so, eine, ja, lustige Geschichte, da hatte ich die Zeugen Jehovas vor der Tür stehen. Mhm. Und das sind ganz heftige, weil die hatten wir schon mal vor ein paar Jahren. Mhm. Und da haben die mit meiner Mutter rumdiskutiert stundenlang und die wird man ja nicht mehr los. Ja. Nichts gegen die Zeugen Jehovas. Also ich sag, soll ja jeder machen, was er will. Mhm. Nur, also ich fühle mich dadurch belästigt. Mhm. Und dann haben wir, also ich war mit ein paar Freunden da. Mhm. Und da haben wir von oben mit einer Kaffeekanne heißes Wasser runtergeschüttet. Wie bitte? Wie von oben? Ja. Wo von oben? Also, wohin? Also wir haben eine Haustür unten, ja. Mhm. Und oben drüber ist ein Fenster. Mhm. So direkt. Achso, die waren noch gar nicht im Haus drin, die haben vor der Haustür gestanden. Ja. Da habe ich erstmal geguckt, so, und die gestanden da schon, und dann habe ich über die Sprechanlage gefragt, wer denn da sei. Mhm. Und da meinten die ja Zeugen Jehovas, ob wir mal Interesse hätten und an einem Gespräch und einer Beratung und sowas, was sie halt da wollen. Dann habt ihr gar nicht groß geantwortet, sondern direkt Wasser gekippt. Wir haben gesagt, einen Moment bitte. Ja, ja, und dann habe ich und meine Freunde haben dann heißes Wasser geholt. Ich hoffe, dass das Wasser nicht zu heiß war. Nee, es ging. Also ihr habt niemanden verletzt. Nee, wir waren ja noch, also da waren wir noch klein. Mhm. Also haben wir uns noch nichts zu groß als bei gedacht. Mhm. Ja, und dann haben wir von oben halt Fenster auf und rutsch, alles runter. Und dann waren die weg? Da waren 3 Stück, ja, die waren patschnass. Und die waren dann weg danach? Die waren erstmal schön sauer. Ja, und die sind wahrscheinlich gegangen dann. Die, klar sind die gegangen. Ja, ja, klar. Die haben gesagt, Unverschämtheit und... was Pierre alles so an der Haustür erlebt. Ja, es war also ziemlich heftig. Das hat er uns jetzt erzählt. Ich danke und sag schöne Grüße. Ja. Tschüss, Pierre. Kann ich noch meinen Schatzi Daniela grüßen? Ja, ihr fangt jetzt an mit der Grüßerei. Ich darf das nicht. Ja. Ich darf es nicht einreißen lassen. Machen wir nicht, Pierre, okay? Bloß nicht einreißen. Okay, tschüss. Okay. Und dann... Ach, jetzt ist er weg. Sabine, 27. Hallo. Hallo. Hallo, Sabine. Du musst ganz nah ans Telefon gehen, damit ich dich gut verstehen kann. Ja, hallo, Sabine. Ja, grüß dich. Mir ist an der Haustüre vor Weihnachten, ist mir... ja, vor einem Jahr ist das jetzt passiert gewesen. Ein Staubsaugervertreter vom Vorwerk. Der kam, hat hier geschält gehabt. Und ja, auf jeden Fall sagte der so zu mir, ob er mir den Staubsauger vorführen kann. Mhm. Ja, und da habe ich gesagt, ja, okay, habe den auch reingebeten. Mhm. So, und dann hat er mir das auch vorgeführt, was der Staubsauger alles so für Vorteile hat. Ja, für Vorteile hat, genau. Und dann kamen wir irgendwann mal zu dem Schluss, wo wir dann eben halt am Tisch gesessen haben, den Vertrag gemacht haben. Also ich habe mir dann einen Vorwerkstaubsauger gekauft. Und weil das so warm war, also das war ja kalt draußen, und da habe ich dann eben hier halt Heizung angemacht. Und da habe ich so ein kurzes Träger-T-Shirt angehabt. Und oben an den Oberarm habe ich eine Tätowierung. Und da sagte er nur drauf, schöne Tätowierung. Ja, und da sagte er, hast du sonst noch irgendwo einen? Wie, hat er dich geduzt dann? Ja, also wir haben uns geduzt. Ach so. War ganz gut. Von Anfang an? Ja, nee, erst nicht so. Aber dann wurden wir ein bisschen wärmer und dann haben wir uns mehr geduzt. So. Also, halt, das muss ich verstehen. Also während des Verkaufsgespräches habt ihr schon angefangen, euch zu duzen? Ja, ging so weit, dass wir uns mehr geduzt haben. Ja, also man kommt dann besser ins Gespräch über Staubsauger, wenn man duzt. Ja, anscheinend. Okay. Nein, aber wir waren uns auch so ein bisschen sympathisch und so. Dann kam die weitere indiskrete Frage, hast du denn noch woanders so schöne Tattoos? Ja, genau. Und? Da sagte ich nur drauf, nein, ich wollte mir aber eins machen lassen noch. Und da fragte er nur, wo. Mhm. Und da habe ich gesagt, so Hintern oder irgendwo anders im unteren Bereich. Mhm. Und da sagte er nur drauf, ja, würdest du mir das dann auch zeigen, wenn du das hast? Und darauf sagte ich nur, ja, ich kann es dir jetzt schon zeigen, wo nichts ist. Und darauf ist er angesprungen. Ja, ich meine, das hast du ihm aber auch sehr hingelegt, ne? Bitte? Das hast du aber auch dann forciert, ne? Du hast es ihm ja auch hingelegt. Ja, ja. Du wolltest das ja auch. Ja. Ja, ich meine, es hörte sich gerade so an, als wäre er dir dann zu nahe getreten, aber ihr wolltet das beide. Ja, wir wollten das beide. Dann hast du ihm die Stelle gezeigt, wo du dich gerne mal würdest tätowieren lassen. Genau. Sagen wir mal vielleicht, das ist der Po. Ja. Ne? Und dann hast du ihm das alles gezeigt. Ja. Er hat sich das fachkundig angeschaut. Ja. Und hat gesagt, ja, das könnte man da machen, vielleicht noch ein bisschen nach rechts und nach links. Genau. So und wie ging es dann weiter? Ja, und dann haben wir miteinander Sex gehabt. Ist das war aber bei dir auf dem Sofa? Bitte? Bei dir auf dem Sofa? Nee, er wollte unbedingt im Schlafzimmer. Aha. Er wollte mein Schlafzimmer nochmal betrachten. Ja. Hatte er eigentlich einen Staubsauger dabei? Ja, ne? Ja, der hat einen Staubsauger dabei gehabt. So. Hat ihm den ja auch näher vorgeführt und so. Ja. Dann hat er aber nicht erstmal das Schlafzimmer abgesaugt und ist dann reingegangen, sondern ihr seid... Nein, wir waren im Wohnzimmer, ja. Da hat er mir das vorgeführt. Seid ihr dann im Schlafzimmer gewesen und habt es dort getan? Ja, habe ich dort getan. Und dann, danach? Ja, danach haben wir da noch eine Tasse Kaffee getrunken zusammen. Mhm. Ja, und dann hat er sich auch verabschiedet. Ja, und das war es dann gewesen. Das war vor einem Jahr. Ja, kurz vor einem Jahr. Ein Vertreter dieser berühmten Staubsaugerfabrik. Auch hier müssen wir wieder sagen, das ist bestimmt eine Ausnahme. Die meisten Vertreter sind natürlich ganz ordentliche Menschen, die sowas nie täten. Aber es war ja auch nicht schlimm. Du hast ja auch mitgemacht. Ne? Genau. Hast du denn nicht Lust gehabt, ihn nochmal irgendwann zu sehen? Ich sag mal, das war nur so ein One-Night-Stand. Mhm. Es wäre schön gewesen, wenn das nochmal passiert wäre, ne? Also Fortsetzung gab es da nicht. Erzähl leider. Leider. Aber du könntest ja vielleicht nochmal einen Staubsauger bestellen oder vielleicht ein Ersatzteil oder so und ihn mal kommen lassen. Ja, könnte ich vielleicht auch. Wie sind denn so Staubsaugervertreter im Bett? Du hast es ja nur erfahren, wir alle kennen das nicht. Erzähl mal. Ja, besonders gut. Nicht besonders gut? Besonders gut. Besonders gut, ja. Ja. Ja, die kennen sich aus mit Saugkraft, ne, und... Wie man das mit den Frauen so macht. Ja. Wie es den Frauen so gefällt. Wie man Frauen verwöhnt. Ja. Keine Adresse, keine Telefonnummer, gar nichts. Nein. Von ihm. Nein, also den Namen, den habe ich schon. Nein, also sag ihn bitte jetzt nicht. Sag ihn bitte jetzt nicht. Den will ich jetzt auch nicht hier sagen. Um Gottes Willen, nein. Den habe ich ja jetzt auf dem Vertrag stehen. Aber sagen wir so, du fandst das war eine tolle Geschichte und du wärst nicht abgeneigt nochmal von einem Besuch von ihm. Ja. Und wenn der jetzt zufälligerweise in einem Hotel irgendwo sitzt und hört und sieht und denkt, Mensch, das war doch die tolle Sabine damals, der könnte ich nochmal einen Besuch abstatten, und sagst du, ja, ich bin dabei. Genau. Ne? Ja. Bist du alleine? Bist du solo? Ja, ich bin im Moment solo. Ja, dann darfst du das auch. Ich wollte dich ja schon beschimpfen, wenn du mir jetzt gesagt hättest, du hättest einen Freund. Und sowas. Nee. Ich habe im Moment keinen Freund. Ja. Das kann einem auch passieren. Ne? Das sind alles so Geschichten, wo man immer so denkt, na, das gibt's gar nicht. Das ist nur im billigen Film so, aber es gibt's in der Tat doch wirklich. Ja. Ja. Gibt's. Ja, schön, dass du uns das erzählt hast, Sabine. Alles Gute. Und vielleicht tut sich ja was demnächst wieder. Ja. Vielleicht klingelt es und dann ist er es wieder. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. So sind die Sabinen. Sabinen. Markus, 20 Jahre. Hallo. Hallo, Markus. Hallo Domian. Na? Ja, total. Also, ich habe, glaube ich, das beste Erlebnis bis jetzt. Ja, jetzt bin ich aber gespannt. Ich habe meine Ehefrau an der Haustüre kennengelernt. Deine Ehefrau? Ja. Mit der du jetzt schon verheiratet bist, mit deinen zarten 20 Jahren. Ja, ich bin jetzt seit dem 7.4. verheiratet. 7.4. Ja. Wie? Erzähl uns alles, wie kam's? Ja, das war vor 2 Jahren Silvester. Mhm. Da bin ich halt mit Jungs halt auf die Piste gegangen, gut. Hm. In Aachen wohne ich halt in der Stadt, da ist immer viel los auf dem Markt. Ja. Ja, und dann waren wir halt auch betrunken, habe ich Stress bekommen mit ein paar Jungs. Hm. Da hatte ich auf jeden Fall die Nase gebrochen. Hm. Und da war ich halt voll mit Blut. Hm. Dann habe ich an der Haustüre geklingelt. An irgendeiner? An irgendeiner. Ja. Das war halt dann meine Freundin. Da habe ich dann geklingelt, habe halt gefragt nach Handtuch oder nach Lappen, weil ich hatte alles voller Blut. Hm. Und hat mir gesagt, ja, kommen Sie erstmal rein. So, ja, dann habe ich halt ein bisschen besser kennengelernt, erstmal Blut weggemacht und so. Haben wir halt geredet noch bis 3 Uhr nachts. Du warst da besoffen auch, ne? Ja, das ging. Also ich war schon gut angeheizt. Also richtig besoffen würde ich nicht sagen. Aber hat deine Freundin da, wo du geklingelt hast, alleine gewohnt oder war das ihre Elternwohnung? Die hat dann noch mit ihren Eltern gewohnt. Mhm. Und hat aber selbst, sie hat aufgemacht, nicht die Eltern. Ja, die Eltern waren nicht da, die waren selber feiern. Ach so. Das war ja auch das Gute daran. Ja. Dann saß ich halt bei der. Wie alt ist die? Wie alt war sie? 19. 19. Mhm. Zu dem Zeitpunkt war die 17 ungefähr. So, dann saßt ihr da, du warst verletzt, ein bisschen angezwitschert. Ja. Und war dir dann nach einer gewissen Zeit auch schon so klar, Mensch, die ist eigentlich ziemlich scharf oder die ist ziemlich nett? Oder hast du das in der Nacht gar nicht so wahrgenommen? Doch, ich hab schon ein nettes Mädchen so. Mhm. Vor allem, wie das zustande kam, halt mich hier kennengelernt, mhm, habe ich schon gedacht, das ist ziemlich komisch, so, dass überhaupt ein Zufall war. Totaler Zufall. Es hat die dich, es hat die dich verarztet und ihr habt euch schon gut unterhalten in der Nacht. Bis 3 Uhr, sagst du? Ja. Dann bist du irgendwann nach Hause gegangen. Genau. Und am nächsten Tag, ich hatte halt die Telefonnummer von der, haben wir miteinander telefoniert. Mhm. Ja, sind wir uns dann halt näher gekommen. Mhm. Ja, und dann halt ist die halt schwanger geworden. Ja, so schnell wurde die dann schwanger. Ja. Wohl von dir dann. Ja, ja, klar, ja, von mir. Und das, mein Sohn ist jetzt am 4.8. geboren. Mhm. Ist jetzt gerade mal 3 Monate alt. Mhm. Ja, und jetzt ist die Action erstmal richtig, ja. Das kann ich mir vorstellen. Wie lange hat das eigentlich gedauert, Markus, als du gemerkt hast, dass du gemerkt hast, ich bin in die Frau richtig verknallt? Schon als du dann am anderen Morgen aufgewacht bist und dich an alles erinnert hast? Oder hat es dann noch ein paar Tage, paar Wochen gedauert? Ja, es hat schon noch ein paar Wochen gedauert, bis man gedacht hat, halt, dass ich die Liebe, sage ich jetzt mal. Dass das schon was war, das war mir schon klar. Aber halt, dass es so extrem würde, nicht. Was für eine schöne Geschichte, die du irgendwann mal deinem Sohn erzählen wirst können. Und was für ein verrückter Zufall, ne? Ja. Eigentlich musst du dem Kumpel ja dankbar sein, der dir die Nase blau geschlagen hat, ne? Ja, eigentlich schon. Weil wenn das nicht passiert wäre, hättest du nirgendwo geklingelt. Genau, hättest du wahrscheinlich nie kennengelernt. So ist es. Wissen die Jungs das? Hast du mit denen nochmal drüber geredet oder war da Sendepause zwischen dir und denen? Nee, mit dem hatte ich nichts mehr zu tun. Nichts mehr. Ja, das ist natürlich eine ganz tolle Geschichte, ne? Die große Liebe an der Haustür, nachdem die Nase eingeschlagen war. Ja. Und jetzt mit 20 Jahren schon verheiratet. Und schon Papa. Und schon Papa. Mann. Wie schnell das geht, wenn man nicht aufpasst. Wahnsinn, Wahnsinn. Wo soll das alles nur enden? Ja. 10 Kinder wahrscheinlich. Nee, eins reicht. Ach ja, 2 vielleicht, oder? Nee, 1. Was machst du vom Beruf? Ich bin Maler und Anstreicher. Maler und Anstreicher. Hast du auch einen Job im Moment? Ja. Ja, wunderbar. Du grüßt herzlich deine Ehefrau von mir. Ja, mach ich. Und kraulst den kleinen Mann ein bisschen. Ja. Der ist ja noch ganz, ganz klein und ganz, gerade noch ganz frisch auf der Welt. Genau, doch so hilflos. Völlig hilflos. Ja. Also eurer jungen Familie alles Liebe, alles Gute von mir. Ich wollte dir noch sagen, ich finde es total cool. Danke. Und dein Auftritt bei TV Total fand ich auch super. Ich danke dir herzlich. Ist ja schon eine Weile her. Ich will ein Autogramm von dir haben. Markus, bitte rufe am Tag diese Nummer hier an. 0800 567 8111 und dann kriegt ihr, das gilt auch an alle anderen, kriegt ihr ein Autogramm zugeschickt. Okay. Okay. Ja, vielen Dank. Ciao. Ciao. Steffi, 21. Steffi, Ja, guten Morgen. Nein, sie ist 21 Jahre, die andere ist ja viel älter. Ja. Ich hatte schon Sorge, dass du die Steffi bist, aber du bist ja die nette Steffi. Welche andere Steffi denn? Ah, die Steffi. Ja, ah. Big Brother. Ja, klar. Nee. Hoffentlich ruft sie nie an. Nee, ich glaube nicht, dass sie das machen wird. Glaube ich auch nicht. Wenn die Sendung verfolgt, glaube ich nicht. Wenn die das mitbekommen hat, was ich alles über sie gesagt habe, wird sie nie anrufen. Ich glaube es auch. Also guten Morgen erstmal. Guten Morgen. Ja, Erlebnis an der Haustür. Also meins ist nicht so sonderlich toll. Ja. Mich ist ein sexueller Übergriff, ja, wie sagt man das? Ja, ist halt passiert. Ich kam von der Arbeit, bin aus dem Bus ausgestiegen und ja, vom Bus bis zur Haustür sind es vielleicht so 100, 150 Meter und war dann halt auf dem Weg zu meiner Haustür und habe wohl schon gemerkt, dass da jemand hinter mir lief, aber ich habe mir da jetzt nichts bei gedacht, weil der ist vielleicht auch aus dem Bus ausgestiegen und waren noch viele Leute unterwegs. Das war letzten Sommer, es war 8 Uhr abends, es war noch hell. Da rechnest du ja überhaupt nicht mit sowas, vor allem nicht mitten im Wohngebiet. Und es war vielleicht so 3-4 Meter vor der Haustür. Ich hatte den Schlüssel eigentlich auch schon praktisch in der Hand. Wollte ihn so gerade aus meiner Handtasche rausgraben. Da merke ich halt, dass ich von hinten gegriffen werde. So im Würgegriff. Und dass der auch mit seinen Händen halt, also er fasste mir an die Brüste und wollte dann halt auch woanders hingreifen und wollte mich auch irgendwie zu Boden kriegen. Und ich habe das halt irgendwie gemerkt. Im ersten Effekt erstmal meine Handtasche festgehalten, weil ich erst echt gedacht habe, oh nein, mein Geld, der will mir irgendwie mein Geld klauen. Jetzt frag mich nicht, wie ich es gemacht habe. Ich habe mich irgendwie rauswinden können. Ich glaube, das war Reflex. Hast du geschrien auch während des? Gar nichts? Nein, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Ich habe mich irgendwie, glaube ich, aus Reflex rausdrehen können. Stand der Mann jetzt gegenüber und ich konnte jetzt leider nicht erkennen, wer er war. Also von den Klamotten her würde ich sagen, der war so mein Alter, vielleicht sogar ein bisschen jünger. So Hip-Hop-Klamotten halt und der hat ein Kapo an und ich sehe den noch genau vor mir stehen. Der hat den Kapo, also die Kapuze so bis ins Gesicht reingezogen. Und ich wollte ihn greifen, wollte ihm die Kapuze vom Kopf reißen. Ich wollte eigentlich nur wissen, Mann, du Sau, wer bist du, dass du es wagst, das zu versuchen. Und ja, das Ende der Geschichte ist, dass ich ihn halb zu packen kriegte, er sich dann wieder rausdrehen konnte und Ja, dann ist die Feige so halt weggerannt. Und ich dachte auch nur, ja, super, du bist mir ja ein echter Mann. Und bin halt hochgegangen, saß in meiner Wohnung und hab, glaube ich, da erstmal wirklich realisiert, was da passiert ist. Ich habe dann da gesessen, ich habe angefangen zu heulen, habe erstmal begriffen, oh Mann, das hätte echt anders enden können. Habe erstmal meinen Freund angerufen, habe ihm das erzählt. Der ist dann sofort gekommen und hatte dann eine Eisenstange im Auto und meinte, hey, wir fahren jetzt erstmal hier die Gegend ab. Ich bin im Prinzip recht froh, dass wir ihn nicht gefunden haben, weil es wäre auch scheiße gewesen, wenn wir meinen damaligen Freund dann irgendwie belangt hätten. Deswegen. Warum habt ihr, natürlich, na klar. Warum habt ihr nicht sofort die Polizei angerufen? Die hätte das ja machen können. Ja, wir sind direkt zur Polizei gefahren. Ach so, und die haben auch gesucht, aber auch niemanden gefunden. Die haben niemanden mehr gefunden. Die meinten auch, es wäre besser gewesen, wenn ich direkt die 110 angerufen hätte. Aber in dem Moment konnte ich echt nicht denken. Ich habe gezittert echt wie Espenlauf, saß auf meinem Bett und dachte, hey, das hätte echt tief gehen können. Aber wie ungeheuer dreist, ne? Am quasi helllichten Tag, wenn es auch abends... vor der Haustür. Wo praktisch. Auch im Moment immer jemand hätte vorbeikommen können. Ja, ne? Richtig. Deswegen, da rechnest du ja nicht mit. Also ich war eigentlich immer jemand, ich habe nie Angst gehabt, auch im Dunkeln in ganz anderen Gegenden bei uns herzugehen. Ich bin den ganzen Sommer nur noch mit, weiß ich nicht, Tränengas in der Handtasche und mit gezückten Schlüsseln nach Hause gegangen, weil das hat mich echt verfolgt. Auch wiederum, wie verrückt, dass du es geschafft hast, dich da irgendwie rauszuwinden. Ich frag mich nicht wie. Ich glaube, hätte ich drüber nachgedacht, hätte er mich gekriegt. Das, glaube ich, war alles nur Reflex. Ich meine, mittlerweile kann ich die Sache auch so ein klein bisschen mit Humor sehen. Es bleibt dir nichts anderes mehr übrig. Ich habe mich umgedreht und habe wahrscheinlich einen Schreck gekriegt und dachte, ah nee, doch nicht oder so. Keine Ahnung. Aber ich glaube, so ganz vergisst man sowas nicht mehr. Und man hat es immer irgendwie so in Erinnerung und guckt sich dann vielleicht zweimal um, wenn man irgendwas macht. Ja, vor allem, wenn ich diesen Weg gehe. Ich meine, ich wohne da jetzt nicht mehr. Ich habe da noch bei meiner Mutter gewohnt. Ich habe jetzt mittlerweile eine eigene Wohnung. Ich studiere. Ich bin jetzt schon seit einem Jahr weg. Und hier in dieser Stadt habe ich auch keine Angst, weil es ist nicht hier passiert. Ja, klar. Obwohl ich hier viel mehr Angst haben müsste, weil hier in meinem Haus wohnen Leute. Oh Gott, nee, also... Aber ich weiß nicht, wenn ich jetzt diesen Weg gehe, das verfolgt mich immer noch ziemlich. Auch nochmal eigentlich ganz gut davongekommen, ne? Ja, ich habe Glück gehabt. Natürlich, es hätte übel enden können. Ja, es war damals auch eine Anzeige in der Zeitung erschienen, so halt, weil ich weiß jetzt noch wieder aus. Ich könnte ihn jetzt noch genauer beschreiben. Also du hast das Gesicht schon gesehen, ne? Ja, die Klamotten so. Ich vermute auch, wir haben bei uns da in der Gegend, wo ich gewohnt habe, wie so Jugendgangs. Ich vermute, dass es da einer war, irgendwie eine Mutprobe oder so. Aber es war so eine Kapuze runtergezogen. Genau. Also, nach dem Motto Mutprobe, da wollen wir uns jetzt mal beweisen. Ich muss dazu sagen, ich bin Grufti, ich sehe ziemlich schrill aus. So nach dem Motto, ja, der schwarzen Alten, wollen wir uns jetzt mal zeigen, so... Solche Leute wohnen da in der Gegend. Bist du jetzt immer noch Grufti? Ja. Und was studierst du? Ich studiere Sozialpädagogik. Ach so. Wir haben auch schon mal telefoniert. Ist das wahr? Wahrscheinlich zum Thema Grufti, ne? Ich habe mich da eigentlich nur in deiner Sendung aufgeregt, wie viel Intoleranz ich begegnet habe. Aber über das Thema Grufti-Tum, ne? Ja, klar. Dann erinnere ich mich da sehr gut dran. Aber das vertiefen wir jetzt nicht, weil das nicht unser Thema ist. Nein, Quatsch. Nee, es ging jetzt halt nur darum, dass ist klar. Diese Dreistigkeit halt ist. Ich danke für den Anruf und bin auch froh, dass es gut gegangen ist. Ja, alles. Ich auch. Tschüss. Ich wünsche dir alles Gute. Dankeschön, tschüss. Helmut, 53 Jahre alt. Morgen. Jawohl, ich habe ja eben die Geschichte von der Sabine mitgekriegt, Domian, hallo erstmal. Ja. Und es ist so, in Vertreterkreisen gibt es den Insider-Ausdruck Bettscheine. Bettscheine? Bettscheine. Aha. Und zwar ist es dann so, wenn man reinkommt, ich zum Beispiel habe es gemacht in meiner Zeit bei Bertelsmann. Also du warst auch mal Vertreter? Ja, ja. Mhm. Und hab dann meinen Musterkatalog vorgelegt und bei jungen Frauen natürlich dann immer die Seiten, die hatte ich mir schon so geknickt, die Seiten, wo damals die ersten Aufklärungsbücher drauf standen. Und dann merkte man ja an der Reaktion der Frauen, wie die reagierten. Ja, und dann dauerte es gar nicht mal lange, bis man dann im Bett landete. Das heißt, du hast auch so manch eine Frau während deiner Vertreterzeit vernascht. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Wie viele Frauen denn? Oh, 2 Dutzend. Und das war immer so einfach, dass die doch auch relativ leicht dann mitgemacht haben, so wie Sabine es gerade auch von sich aus erzählte. Ja, das war verhältnismäßig einfach. Und vor allen Dingen, diese Scheine, wenn die verheiratet waren, wohlgemerkt, die waren bombensicher. Ja, da bekam man dann auch, hatte gewisse Zeichen. Der Boss kannte die ja auch. Und dann wurde die Provision natürlich voll ausgezahlt, nicht? Ohne Stornoabzug. Das verstehe ich jetzt nicht. Das verstehe ich jetzt nicht mit der Provision. Ja, es ist so, von der Provision. So und so viel wird den Vertretern abgezogen. Ist klar. Im Direktverkauf als Storno-Rücklage. Aber was hat das jetzt mit der Bettgeschichte zu tun? Das waren die Scheine. Die waren ja bombensicher. Denn die Frauen, die ließen den Auftrag ja nicht mehr platzen. Einfach weil die auch Angst hatten, dass man sich dann beschwerte oder dass der Ehemann dahinter käme. Ne? Ist man denn da vielleicht dann irgendwie in der Versuchung, ich will es dir wirklich nicht unterstellen, aber ich frage es trotzdem mal, so hast du es vielleicht mal erlebt im Kollegenkreis, dass solche Frauen dann auch erpresst worden sind? Nee, also das habe ich nicht erlebt. Ich muss auch dazu sagen, dass die Zeiten damals nicht so hart waren wie heute. Mhm. Und vor allen Dingen, da gab es das Gesetz über den Haustürverkauf noch nicht. Mhm. Da war es ja alles verhältnismäßig einfach. Warst du, während du als Vertreter gearbeitet hast, warst du da verheiratet schon? Nein, da war ich Junggeselle. Das heißt, das war dann für dich eine freie Wildbahn quasi? So ungefähr. Und es war ja auch so, in jeder Stadt oder in jeder Siedlung, wo wir gearbeitet haben. Ich persönlich bin zum Beispiel nie gerne in Hochhaussiedlungen und so gegangen, weil die überlaufen waren. Mhm. Nicht, sondern habe mir lieber so Bauernschaften mit Einzelhäusern ausgesucht. Mhm. Ich konnte das, weil ich Gruppenleiter war. Mhm. Hast du denn den Eindruck auch gehabt manchmal, dass vielleicht die ein oder andere Frau sogar sehr dankbar war, wenn da mal ein Vertreter kam? Oh ja, vor allen Dingen war es dann so, gerade in den Bauerschaften, da wurde ja auch zum Beispiel über Eheprobleme nicht gesprochen. Mhm. Und da haben wir teilweise, ich weiß es von mir, ich weiß es auch von Kollegen, als seelische Mülleimer fungiert. Also ihr wart Seelsorger, ihr wart Vertreter, ihr wart Callboys. So ungefähr, ja. Wie viele Jahre hast du das gemacht? So alles in allem verschiedene Firmen, so 4 Jahre. Ach, das geht ja noch. Ja, aber du kannst bestätigen, dass das so in diesem Gewerbe doch eher, ich habe es vorhin so runtergespielt, aber doch eher gang und gäbe ist, dass man das bei macht. Bei uns war es gang und gäbe. Ja. Vor allen Dingen die 70er Jahre dann, das war ja auch noch die Zeit, ne? Wer zweimal mit demselben oder derselben ja, ja. Kennt, das kennst du ja vielleicht das, auch noch. Das war ein bisschen lockerer dann als heute. Ja, ja, irgendwie schon. Auch so. Jetzt haben wir noch eine Insider-Information von Helmut bekommen, der mal Vertreter war und alles bestätigt, was da so an frivolen Dingen abgeht. Oh ja. Danke für den Anruf. Bitte sehr, tschüss. Gerne. Schönen Abend noch. Jo, tschö. Unser Thema. Schwuppdiwupp ging die Sendung rum. Sehr schnell. Schöne oder gefährliche oder lustige Erlebnisse an der Haustür. In der Technik war Jeanette Krause. Morgen sind wir natürlich wieder da. Ich hoffe pünktlich im Radio und im Fernsehen. 1 Uhr. Morgen haben wir wieder eine offene Telefon-Talkshow. Ihr könnt dann anrufen zu jedem Thema.